Das Außenministerium der TVÖAK hielt am 28. Juni für die diplomatischen Vertreter asiatischer Länder in der TVÖAK eine Zusammenkunft zur Informierung über die jüngste Lage der koreanischen Halbinsel ab. Daran waren die außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter von Laos, Kambodscha, Malaysia, Indonesien, Iran und Indien und die Geschäftsträger AI von der Mongolei, Vietnam und Pakistan in der TVÖAK beteiligt. Der Leiter der Hauptverwaltung für Asien und Ozeanien des Außenministeriums der TVÖAK, Choi Hee-chul, informierte sie über den prinzipienfesten Standpunkt der TVÖAK zur jüngsten Situation der koreanischen Halbinsel. Er unterstrich, in letzter Zeit haben die USA den Operationsplan für den Präzisionsluftangriff gegen die atomaren Anlagen und Streitkräfte der TVÖAK der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Anschließend setzen sie verschiedene strategische Vermögen wie das Atom-U-Boot Mississippi auf der koreanischen Halbinsel und in deren Umgebung ein und verschärfen dadurch die Lage auf der koreanischen Halbinsel äußerst. Der wichtigste Grund für die Spannung auf der koreanischen Halbinsel liegt in der falschen Ansicht der USA. Auch diesmal haben die USA eine sehr leichtsinnige und strategisch irrtümliche Entscheidung getroffen. Angesichts des Umstandes, dass durch die ununterbrochene militärische Verstärkung der USA die höchsten Interessen des Staates bedroht werden und eine unkontrollierbare Lage entsteht, wird die TVÖAK auch in Zukunft unter dem hoch erhobenen Banner der parallelen Entwicklung der Wirtschaft und der atomaren Streitkräfte die Fähigkeit zum atomaren Präventivangriff kontinuierlich erhöhen und verschiedene strategische Angriffswaffen weiter erforschen, entwickeln und aufstellen. Die asiatischen Länder sollten genau wissen, dass die USA der Hauptverantwortliche für die Zuspitzung der Lage der koreanischen Halbinsel sind und die TVÖAK zur Verstärkung ihrer physikalischen Abschreckungsfähigkeit veranlassen und gewisse Beiträge zur Entspannung der Lage der koreanischen Halbinsel leisten.